tatsächlich da Probleme gibt. Wir können das ja ausprobieren. Okay? Oder meinst du, es ist auf jeden Fall besser, dass wir sagen 11 Uhr? Nein, vielleicht eher, dass man mit dem Lehrer spricht. Ja. Wenn er schon früher da ist wegen Kindern, dass er die Kinder in den Augen oder wir oder ich zum Beispiel die Kinder ruhig stellen. Das wäre sehr gut, dass einfach wir alle uns gegenseitig dabei helfen. Okay? Wenn wir merken, dass irgendwo Störungen gibt, zum Beispiel ein Bruder telefoniert laut oder weiß es, die Kinder sind zu laut, wenn du halt das machst, wäre sehr schön, dass du einfach von dich aus dann aufstehst, ja, und das einfach machst. Aber der Lehrer soll es auch wissen, dass... Das machen wir inshallah auch. Das machen wir auch inshallah. Und ansonsten, wenn das nicht funktioniert, dann ist eben eine Möglichkeit, dass wir einen anderen Raum suchen. Aber das wird schwieriger. Oder wir müssen den Unterricht auf eine andere Zeit verlegen. Ja? Weil wir brauchen wirklich die Konzentration. Ja. Also, wir vorschlagen, dass wir um 11 Uhr anfangen. Weil es sehr gut geht, wie ihr das macht, dass wir um 11 Uhr den Unterricht starten. Dann hätte ich vielleicht 10 Minuten Zeit, dann müsste ich nicht so hastig nach Hause herkommen. Duschen. Dann hätte ich diese 10 Minuten Freilaufzeit. Das ist für dich persönlich gut. Dass wir um 11 Uhr, dann sind doch die Kinder auch schon. Nein, aber musst du beantworten. Was soll das? Hat der Lehrer gesagt? Eltern mit Kindern. Ja, viele Kinder kommen, Eltern mit Kindern. Vorher, weißt du, da muss man ja dann eine halbe Stunde sozusagen. Ach so, fängt es schon um 10 Uhr gleich an. Ja. Ja. Wann geht der Unterricht dann wieder? Ja, bitte? Von 3 bis wie lange? Wir können das schon festlegen. Ich denke, eine Stunde ist realistischer. Wie sieht denn da zur Mittagspause? Wann ist denn Mittagspause? 12 Uhr. Vor dem Mittag noch fertig. Also jetzt Mittagspause. Dann halten wir uns einfach dran. Dann machen wir, sagen wir, maximal bis Viertel vor 12. Und dann hat man noch eine Viertelstunde Zeit, wenn es Fragen gibt oder irgendwas anderes. Wie, ne? Auch in Schaubär. Wir haben nicht die Zeit, ja. Solange du möchtest, das ist mir dann egal. Ja, weil wir müssen auch mal, ich muss auch mit Zeit mehr sagen, in Pause. Ne? Ja. Ja, gut. Wenn dir eine Viertelstunde reicht, machst du es mit der Viertelstunde, und wenn nicht, dann nimmst du halt mit oder machst du es anders. Okay. Ja. Du wolltest noch was sagen? Ja, wenn die 5 Klassen sind im Keller jetzt fertig sind, und auch dann wegen, ich weiß nicht, ob der Empfang wegen Internet da sein wird. Nein, ich meine, dass dann die Schüler, die hier in der Bibliothek sind, dass sie dann runtergehen. Achso, wenn es Geschwister gibt im Internet, die Fragen haben, jetzt irgendwelche Fragen haben zum Unterricht und so. Ach, manche haben Fragen gestellt da in der Mitte, aber bitte einfach an die Admin leiten. Und das kommt dann an mich, weil es war auch die Reihenfolge einhalten. Es ist nicht fair, wenn ein Bruder vor dem anderen dann drankommt und ich weiß nicht, was einer oben geschrieben hat. Und deswegen bitte an die Admin leiten und dann kommt das inshallah zu mir weiter. Ich werde gleich die Fragen anschauen. Bitteschön. Nochmal rein. So, ja, bei euch hat gesagt, es geht nicht. Also, dass die Schüler... Unten meinst du jetzt? Nee, ich meine, dass die Schüler aus der Bibliothek, in der Bibliothek runtergehen. Ach so. In den Keller. Ja. Ja, weil das Problem ist, wir machen mehr Klassen deswegen. Außerdem, hier ist Unterricht zu machen für die anderen schlecht. Für uns ist es, mehr oder weniger geht es ja. Deswegen werden wir wohl diesen Raum, ist auch der beste Raum, ich habe den zu sagen. Also die Moschee, ich möchte nicht unbedingt in einen anderen Raum gehen, ganz ehrlich gesagt. Die Moschee ist viel angenehmer. Aber was er sagt, der Bruder ebenfalls. Ja. Es wird auch ein bisschen strenger jetzt gehandhabt mit dem zukünftigen Kinder. Das wird auch etwas sein. Also es wird nicht mehr so, dass sich da immer welche dann erst später. Der sagt aber auch. Der Verkehr wird jetzt auch abschneiden. Wenn einer regellos immer zu spät kommt, ist kaum was passiert. Ja. Aber so wie manche immer zu spät kommen mit den Kindern. Wird ausgeschlossen. Ja. Das ist eine ganz normale Sache. Ach, wir haben eh zu wenig Kapazitäten und dann diese Störung brauchen. Entweder hat einer einen Sohn, der will klingeln. Der sagt doch. Das ist eine sehr sinnvolle Sache, denn gerade wir als Muslime sollen uns an Sachen halten. Wenn wir uns was ausgemacht haben, dann halten wir uns dran. Das ist eine ganz selbstverständliche Sache. Okay. Geschrieben haben. Also bitte, wie gesagt, es verzeiht, dass manchmal der Ton weg ist und inshallah, wir machen das ab nächstes Mal. Wenn der Bruder nicht da ist, dann bitte ich, dass jemand, so, dann nennen wir seinen Vertreter. Sein Vertreter ist Bruder Ibrahim. So, okay? Das ist sein Vertreter. Das heißt, wenn er nicht da ist, dass er einer von euch beiden dann bitte auf die Sache nur achtet hier. Ich stelle das dann alles ein und dann sage ich dir, achte auf das und auf das und dann ist die Sache inshallah. Brauchen wir Batterien eigentlich? Für? Akkus und so. Brauchen wir nicht, weil wir werden das ja nicht einschalten. Wir können das nicht einschalten während unserer Zeit, weil es gibt andere Räume, die belegt sind. Und wenn Schwestern kommen wollen, die können das über Internet hören, dann ist das kein Problem. Also wir können das nicht einschalten. Die Batterie hier brauchst du nicht, kümmern, ich mach das. Ja, dann gibt es hier eine Frage, und zwar kann man sagen, dass dieser Unterricht auch die Erklärung bzw. die Audioversion von Buch Fiqh basierend auf die Erklärung von Zad al-Mustaqna', was neu erschienen ist, ist. Im Grunde genommen, ja, kann man sagen, das ist das Gleiche. Wie gesagt, nur halt anders vorgetragen, ganz anders. Also wir orientieren uns an einem Text eines Imam und versuchen ihn zu erläutern, sodass sozusagen die Erläuterung diesmal von dir persönlich kommt, weil du wirst die Erläuterung aufschreiben, wie du es verstehst und in deinen eigenen Worten gefasst, als eine andere Unterrichtsform. Und wir werden uns daran mehr orientieren. Ja. Und Unterschied ist, dass wir, wie gesagt, es abkürzen. Es geht darum, dass wir wollen letztendlich wissen, was es von uns verlangt. Und sollte natürlich manchmal geschieht es, dass der Lehrer was anderes erwähnt, als sein Buch erwähnt hat. Das kann natürlich sein. Deswegen soll man, und das wird auch sein, deswegen soll man nicht sagen, ich brauche nur das Buch lesen, dann weiß ich alles. Nee, es kann sein, dass, weißt du, jeder Mensch in seinem Leben entwickelt sich im Sinne von, manchmal revidiert er eine Ansicht, ändert etwas um. Und wenn du das sozusagen aktuell dabei sein willst, up to date, sagt man auf Englisch, dann solltest du immer bei den Unterrichten mit dabei sein. Wo genau kann man dann die Übersetzung des Textes herunterladen? Gehst du auf die Internetseite durus.de und dort findest du dann, schau mal, den Text unter Texte. Da wird es ganz oben steht Zad. Zad al-Mustaqna ist das. Und dann dieser Text kann man dann immer runterladen. Wird der Unterricht aufgenommen? Wie gesagt, das werden wir sehen. Ob das wichtig ist oder nicht. Weil wenn jemand da ist, dann ist er ja da. Man kann nicht den Unterricht mehr aufnehmen. Jemand hat eine... also wenn es weitere Fragen gibt, einfach anhalten. Gibt es von euch noch irgendwelche Fragen? Mit dem Mitschreiben? Ja, die Sätze, die wir zusammen durchlesen werden, die sind ja manchmal nicht ganz verständlich. Die sind eigentlich eindeutig, aber wenn man noch nicht sich eingelesen hat, ist es nicht ganz verständlich. Und du schreibst die Sätze oben hin, 1, 2, 3 Sätze, je nachdem wie du denkst, und danach machst du einen Strich darunter, wie eine Kopfzeile sozusagen, und dann unten schreibst du in deinen eigenen Worten das, was du, wie du diesen Satz, was du von mir verstanden hast zu diesem Satz. Okay? Genau. Es gibt noch eine Sache, die habe ich subhanallah vergessen zu erwähnen. Bitteschön, aber die kann ich auch beim nächsten Mal inshallah noch sagen. Es geht um ein paar Anstandsregeln bei solchen Sitzungen und wie man zusammen lernt. Aber das machen wir nächstes Mal, schauen. Ja? Also auch, Bruder, jetzt also, wir bekommen jetzt quasi was zum Vorlesen, also uns vorzubereiten. Ja. Das sind ein paar Sätze. Ja. Wie viele Stück werden die Worte sein? Also ich schätze mal zum Beispiel beim nächsten Mal, wenn wir in Zeilen sprechen, ich schätze mal beim nächsten Mal werden wir 1, 2, 3, 4. Die Einführung geht so 10, 12 Sätze, Zeilen. Ich schätze mal, dass wir das nächste Mal inshallah durchspringen werden. Das ist die Einführung zu dem eigentlichen Text. Und wenn wir dann anfangen, den eigentlichen Text zu behandeln, aber beim nächsten Mal dazu kommen, weiß ich noch nicht, hänge aber vor, wie schnell wir da vorangehen, weil wir sind mit der Zeit. Wir gehen mit der Zeit. Wenn die Zeit fertig ist, dann beenden wir. Das ist auch inshallah kein großes Problem. Und danach, wenn ich es inhaltlich anschaue, kann es sein, dass wir 3, 4, 5 Sätze pro Unterricht schaffen. Also diese 12 Zeilen, wo wir quasi auf der Durchsehseite dann sehen werden. Genau. Du wirst mehr sehen wahrscheinlich. Du wirst immer mehr sehen, als wir durchnehmen werden. Ich versuche das im Voraus natürlich reinzustellen. Und das, was wir uns dann aufschreiben sollen, sondern das, was wir verstanden haben, auf die Frage. Das ist persönlich für dich. Ja, das ist deine eigene Notiz. Also wenn du meinst, dass du den Text verstehst, ohne was zu schreiben, brauchst du nicht schreiben. Ich auch eine kleine Zusammenfassung für mich. Ganz genau. Okay. Ganz genau. Du wirst es dringend brauchen. Also, ich bin also dann schon fast vorbereitet auf die Sitzung. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Nee, was ich erwarte von dir, zum Unterricht kommst, dass du den Text mitbringst, dass du ihn durchgelesen hast. Zu Hause, ja. Dass du ihn durchgelesen hast. Und wenn du ein sehr guter Schüler bist, dass du das Thema, was in diesen Sätzen behandelt wird, im Buch nachschlägst oder in den Audios dir anhörst. Aber das ist, wenn du ein sehr guter Schüler bist, machst du das, ja? So dass sozusagen nur noch ein paar Fragen, die unklar sind, die du aufschreibst und die dann nur noch stellst. Ach, die Notizen zu Fragen? Ganz genau. Okay, ja. Das ist so. Ansonsten im Unterricht selbst kannst du die Erläuterung mitschreiben. Ja? Kannst du dich auch schon vorher die Erläuterung schreiben, nur halt nicht, dass du was Falsches aufschreibst, ja? Das sollte nicht der Fall sein. Aber das ist der ideale Fall, dass eine Person natürlich im Unterricht schon weiß, worum es gehen wird. Die kennt das Thema schon, die nur darauf achtet, kommt irgendetwas, was ich anders verstanden habe, kommt irgendwas, was ich nicht gewusst habe und schreibt sich diese Information noch dazu und dann ist es auch erledigt. Weil du kannst, ich weiß nicht, ob man Steno schreiben kann. Kennt ihr Steno schreiben? Also nicht, Steno ist Schnellschrift. Manche Leute können das schreiben, das ist ganz schnell. So. Das kann nicht jeder. Ja. Das Buch selber, was beinhaltet, jetzt welche Themen alles? Beginnen wir wieder der Horror und so weiter. Richtig. Das Buch beinhaltet die ganzen Fiqh al-Ibadat und die ganzen Fiqh al-Mu'amalat. Nur wie weit wir machen werden, wir sehen schon. Aber wir haben vor, wieder inshallah die Ibadat auf jeden Fall, inshallah, soweit es geht, solange uns Allah ein Leben schenkt, das durchzumachen. Für die Tabelle, ich spüre die Tabelle, was soll ich denn da drauf schreiben? Als Kapitel? Die Tabelle, wo ich schreibe, wer Prüfungen macht oder so. Machen wir so. Da reden wir noch zusammen. Ich sage dir noch, wir das machen, schauen wir. Wegen dem alten Zusammenhang, den alten und so. Mal gucken. Jetzt haben wir aber nur die Zahlen noch nicht festgelegt. Ne? Also, wir haben gesagt, 5 haben wir gesagt. Ne? Dann sagen wir, 4 müssen da sein. 4, ist das zu viel? 3? Nee, ich meine von denen, die gesagt haben, dass sie kommen. Von denen, die gesagt haben. Wir sind 5. Sagen wir, 3 müssen da sein? Ja. Seid ihr damit einverstanden? Nein, Hauptfahrt, weil einer da sein. 3 von den 5. Ist das machbar? Hauptsache, wir einigen uns zusammen darüber. Wenn nicht nachher heißt es, ich habe das vorgesagt. Okay? Wenn 3 kommen, dann kann man anfangen. 3? Ja. Hat jemand was gegen 3? 4. Müssen mehr werden. Wenn wir jetzt schon 3 setzen, dann befürchte ich, dass da lieber 5 und dann wird es 3. Als 3 mehr. Ja, so will ich nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Die Motivation, so ein bisschen. Okay, wir fangen, nee, weil ich will das durchsetzen nachher. Deswegen, wir fangen an mit 3. Okay? Also die in der Moschee. Wenn die nicht da sind, wenn nicht mindestens 3 da sind, um 10.45 Uhr, Leute. Nicht reinkommen bei 10.45 Uhr. dann seid mir nicht böse, dann fällt der Unterricht einfach aus. Okay, dann machen wir dann ein anderes Mal. So, Tayyip, was ist mit den Geschwistern im Internet? Die Geschwister im Internet. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also das sind alles Geschwister, die auch regelmäßig mitmachen wollen. Ja? Jetzt ist man wieder weg. So. Okay, 10 Stück. 10 habe ich jetzt gezählt. 3, 11. 12. Ich habe 12 Leute gezählt. Okay. Dann heißt es, es geht mir wie gesagt nicht um die Menge. Ihr habt das gesehen. Wir haben von 5 haben gesagt 3 mindestens. Es geht nicht um die Menge. Es geht um einfach nur, dass wir uns daran halten. Okay? Und bei den 12, was meint ihr? Wie viel sollen wir im Internet mindestens? Wenn die nicht da sind, dann machen wir den Raum zu. Aber der Raum wird dann einfach nicht geöffnet. Fertig. Wir sind am Anfang da, sind fertig. Und wenn nicht, dann macht der Admin einfach wieder zu. Genau. Fertig. Von sagst du 5? Was meinen die Geschwister im Internet? Die sollen entscheiden. Die sollen entscheiden. Ja, warum nicht? Ja. Die sollen entscheiden. Weil manche sagen 7, manche sagen 5. 5. Also es scheint ein Ijma' zu geben, alle wollen 5. Okay, warum nicht? 5 ist realistisch. Das ist, auch wenn der Vergleich hinkt, nimmt es nicht übel, aber wenn wir auch in die Vergangenheit schauen, die Gelehrte, wenn sie früher Unterricht gemacht haben, manchmal ist nur einer oder zwei bekannt geworden. Das heißt, nur wirklich ein oder zwei haben das Wissen von Imam weitergetragen. Guck doch mal, Abu Hanifa rahimahullah, wie viele Schüler sind bekannt geworden von ihm? 2. Zwei, der arme Mann, der hat sein Leben lang unterrichtet Yusuf. Und weiß nicht was. Abu Yusuf und Muhammad al-Shaybani, rahimahumallah. 2. Tayyib. Und bei den anderen Gelehrten war es ähnlich. Bei den anderen Gelehrten war es ähnlich. Also wenig Leute sind es, die da. Deswegen, ich habe gesagt, der Vergleich hinkt. Ja? Nicht, dass jemand denkt, ich vergleiche mich mit jemandem. Aber es geht einfach darum, dass die Zahl ist nicht entscheidend. Die Zahl ist, was macht der Schüler aus dem, was er gelernt hat. Ja? Tayyib, möge Allah subhanahu wa ta'ala belohnen. Gibt es noch irgendetwas, was jemand sagen möchte? Wir haben ja mal angesprochen, ob es da mal ein Diplom gibt danach. Eifrige Schüler. Dass man vielleicht Anreiz für irgendwas, was du dir da überlegst. Dass man Anreiz gibt. Ja, das Wenn ich habe irgendwas, was man sagt, das ist sowieso der größte Lösung von der Wasser von der Erde. Aber manchmal ist es auch für die Brüder ein bisschen Anreiz. Für besondere Einfliege. Und nicht für jeden. Ich würde sagen, für den besonders Einfliegen muss man auch, wenn jetzt alle Unterrichte, die an den Prüfungen teilgenommen haben und die besten Noten haben. Ja. Ja. Dass es da so eine gegenseitige Organisation gibt und sich da einfliger in das Lernen zu bewegen. Von daher, Achi, wie gesagt, also das können wir uns überlegen, ja, warum nicht? Können wir uns überlegen, schauen wir. Ansonsten, manche Geschwister schreiben irgendwie privat, wenn sie Fragen haben, dann an den Admin. So haben wir das ausgemacht, so also bleibt es auch, inshallah. Tayyib, möge Allah euch belohnen, wir werden nicht länger auf die Folter spannen. Wa jazakum Allah khairan, möge Allah euch belohnen für die Anwesenheit und euch Segen und Aufmerksamkeit. Wa sallallahu wa sallam wa barak an Muhammad. Das heißt also, nächste Woche dann natürlich machen wir dann Aqidah, ne? Wenn wir uns konsequent daran halten möchten. Und nicht Fiqh. Weil wir wollen das ja abwechselnd machen. Das ist die Sache. Oder was meint ihr? Machen wir nächste Woche Fiqh? Warum nicht? Wahrscheinlich. خلاص dann machen wir nächstes Mal Fiqh als ersten Einstieg inshallah und dann können wir والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.